Meine Stadt ist hässlich, verdammt. Sie lächelt dich an, doch sie lässt dich nicht ran. Respektlos, gesetzlos, das Ghetto, sieh an, das macht dich seltsam und krank. Ich hab mich selbst dran verbrannt, wie allesamt, die so dachten, sowas darf ich nicht erzählen. Nur bei einer Tasse Tee im jugoslawischen Café. Schnell, Bratte, was soll gehen? Abgefucktes Leben für die heimatlosen Seelen in einer Stadt, die niemals schläft. Denn die Stadt ist nur am Natzen, sie ist auf Baba unterwegs. Auf Faste und auf klein gemachte Nähs und alle sehen's, doch keiner macht was. Kripo schläft, was geht wo bei wem? Techno sagt, ist okay, lass dich einfach gehen. Ghetto-Star in Diskothek ist Pazar auf FC. Ihr gebt ihnen die Gelegenheit, sie haben die Ideen. Wir tragen Ralf Lauren, also gib mal schnell deinen Schnapp. Wenn die Haze-Mucke gepumpt durch alle Viertel meiner Stadt. BMW Runden drehen durch die Fächerstadt. Schon unser ganzes Leben in der Fächerstadt. Verbrennen Hasch, während der Regen auf die Dächer prasst. Es erhebt sich der Nebel aus der Fächerstadt. BMW Runden drehen durch die Fächerstadt. Schon unser ganzes Leben in der Fächerstadt. Verbrennen Hasch, während der Regen auf die Dächer prasst. Hey, 7, 6, sag mir doch, was kann ich da schon erwarten? Hier auf diesen abgefuckten Straßen. Deshalb hab ich das Marok-Piece und Brat, der hat den Hasen. Wir haben gewartet, die anderen laberten doch. Wie Marc schon sagte, Baden, fick den Laden weg. Ich zeige euch, was auf der anderen Seite der Fassade steckt. Hey, ist Karlsruhe, Urgestein, ich schneide Markenrap. Alles läuft nach Plan bis jetzt, sie flowen so wie ich. Sprich, Hip-Hop ist gerettet, also roll ich mir nen Split. Riesengroßes Messer und ne Dose voller Bricks. Denn sie wollen dich alle ficken, doch so kommen sie nicht zum Stich. Ich lande lieber wegen Mordes vor Gericht als selber tot im Hinterhof mit zwei Patronen im Gesicht. Größte Vorsicht ist geboten, Paranoia ist ne Bitch. Die sich freut, wenn du gefickt bist von Koks und von dem Piff. Komm schnell mit, wir gehen ins Dunkel. Es knistert und es funkelt. Du bist da, bist am Zittern, ich bin mit der Straße unten. BMW Runden drehen durch die Fächerstadt. Schon unser ganzes Leben in der Fächerstadt. Verbrennen Hasch, während der Regen auf die Dächer prasst. Es erhebt sich der Nebel aus der Fächerstadt. BMW Runden drehen durch die Fächerstadt. Schon unser ganzes Leben in der Fächerstadt. Verbrennen Hasch, während der Regen auf die Dächer prasst. Hey, 7, 6, Nebel aus der Fächerstadt.